Oh. Wo bin ich hier? Warum? Warum ist es so kalt? Mein Name ist Ethan. Vor 2 Jahren begann ich meine Reise als Pokémon-Trainer. Damals bin ich aufgebrochen, um eines Tages Pokémon-Meister zu werden. Ich besiegte Arenaleiter, bekämpfte Team Rocket und wurde der neue Champion. Was ich damals nicht wusste, dies war erst der Anfang eines sehr viel größeren Abenteuers. Wir sind in der Vergangenheit. Wie ist das möglich? Ich bin eine Pokémon-Trainerin. Mein Name ist Cynthia. Zum 25. Jubiläum von Pokémon präsentiert nächstes Jahr im Sommer 2021 der Miauzgenau-Podcast. Den Start einer dreiteiligen Hörspielreihe. Erlebt die Abenteuer, die schon längst als vergessen galten. Exklusiv im Miauzgenau-Podcast-Feed. Pokémon. Geschichten eines Champion. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich habe so lange dafür trainiert. Und jetzt ist der Moment gekommen. Rot! Ich fordere dich heraus!